Kapitel 12 Gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt, so will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus, vor 14 Jahren. Ist er im Leibe gewesen? Ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leibe gewesen? Ich weiß es auch nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht. Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen. Für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Und wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Ich bin ein Narr geworden. Dazu habt ihr mich gezwungen. Denn ich sollte von euch gelobt werden, da ich doch nicht weniger bin als die Überapostel, obwohl ich nichts bin. Denn es sind ja die Zeichen eines Apostels unter euch geschehen, in aller Geduld, mit Zeichen und mit Wundern und Taten. Was ist's, worin ihr zu kurz gekommen seid gegenüber den anderen Gemeinden, außer dass ich euch nicht zur Last gefallen bin? Vergebt mir dieses Unrecht. Siehe, ich bin jetzt bereit, zum dritten Mal zu euch zu kommen und will euch nicht zur Last fallen, denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Denn es sollen nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Ich aber will gern hingeben und hingegeben werden für eure Seelen. Wenn ich euch mehr liebe, soll ich darum weniger geliebt werden? Nun gut, ich bin euch nicht zur Last gefallen, aber bin ich etwa heimtückisch und habe euch mit Hinterlist gefangen? Habe ich euch etwa übervorteilt durch einen von denen, die ich zu euch gesandt habe? Ich habe Titus zugeredet und den Bruder mit ihm gesandt. Hat euch etwa Titus übervorteilt? Haben wir nicht beide in demselben Geist gehandelt? Sind wir nicht in denselben Fußtapfen gegangen? Schon lange werdet ihr denken, dass wir uns vor euch verteidigen. Wir reden jedoch in Christus vor Gott. Aber das alles geschieht, meine Lieben, zu eurer Erbauung, denn ich fürchte, wenn ich komme, finde ich euch nicht, wie ich will. Und ihr findet mich auch nicht, wie ihr wollt, sondern es gibt Hader, Neid, Zorn, Zank, üble Nachrede, Verleumdung, Aufgeblasenheit, Unordnung. Ich fürchte, wenn ich abermals komme, wird mein Gott mich demütigen bei euch, und ich muss Leid tragen über viele, die zuvor gesündigt und nicht Buße getan haben für die Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie getrieben haben.